vereint. Mit meinem unsichtbaren Haus mit Garten und meinem unsichtbaren Herd von Backenau. Sie sitzen neben mir im Flugzeug und später trinken wir zusammen Leerkühlbar. Sind die politischen Geräte aufgenommen.